dieses Dilemma, dass die in Deutschland, also in dem Territorium Deutschland oder Sprachraum Deutschland, Kulturraum Deutschland oder wie man es nun fassen will, was ich als Deutschland bezeichnet hätte oder was gerne ein deutsches Reich reell auch wollte, dass ich immer nur sozusagen in der Luft oder immer nur eher fiktiv oder als heiliges römisches Reich deutscher Nation, das war ja gerade das Problem, keine wirkliche Einheit darstellte, sondern auf ihren Kaiser Barbarossa sozusagen warteten, dass der zurückkehrt, jetzt mal klischeehaft gesprochen. Da war das genau ein Dilemma, dass die deutsche Bourgeoisie so schwächlich und so feige gewesen ist, was sich dann vor allem 1848 gezeigt hat, dass Moses Hess, Engels, Marx und einige andere, die in der kommunistischen Richtung damals sich entwickelten, genau dieses Dilemma festgehalten haben, dass die Konterrevolution in Deutschland schon da war, bevor die Revolution überhaupt in Deutschland sich entwickeln konnte. Das bezog sich genau auf das deutsche Bürgertum, das ist ganz pauschal gesprochen. Und was nun diese Misere als ein totes Gewicht und als eine Prägung der Volksmasse quasi betrifft, das ist das eigentliche Problem, das tiefste Problem. Da musste dann auch immer wieder von dem Ökonomischen weggegangen werden und hat dann auch die Psychoanalyse verschiedene Ansätze geleistet. Deswegen möchte ich jetzt das einfach stehen lassen, diesen Trakt, diesen klassischen historisch-materialistischen Trakt im wohlverstandenen Sinne, und würde gerne auf diese psychomentale Dimension springen in diesem Problemaufriss. Und da ist wiederum die Vermittlungskategorie eine, die nicht aus der Luft gegriffen ist, also die nicht aus dem Reich der Religion gegriffen ist oder aus dem Reich irgendwelcher des Unbewussten und des Bewussten oder so allein, sondern dass die selbst vermittelbar ist über eine genuin gesellschaftliche Kategorie, nämlich hauptsächlich die Wert- und Warenform, das Geld, das Kapital, genau eben wie hat sich das als ein gesellschaftlicher Zusammenhang der konkreten Menschen auf dem deutschen Territorium entwickelt und eben so entwickelt, dass dann Luther tatsächlich einen ungeheuer mächtigen Affekt gegen das Geld, gegen den Wucher und einen ganz bestimmten Arbeitsbegriff formulieren konnte, der in den deutschen Zuständen der Renaissance, die DDR-Historiker bezeichnen das gerne mit so einem Label als die frühbürgerliche Revolution, ist aber höchst umstritten, dann tatsächlich einschlagen konnte, wie so ein Blitz oder so eine Bombe oder so, ja, auch so eine Art Furor gegen Rom. Hier liegt zum Beispiel von dem Nazi-Theoretiker oder Philosophaster Alfred Rosenberg auch nochmal so ein Schriftchen, was auch tatsächlich nochmal versucht hat, den Affekt des deutschen Volkes gegen Rom im Sinne Luthers zu mobilisieren, und solche Zuspitzungen waren dann möglich, geschichtlich. Das heißt also, eine Reaktion auf die Entstehung der wahren Geldbeziehungen durch die Individuen, die in diese wahre Geldbeziehungen, sprich als Prozess der allmählichen oder gar nicht so allmählichen Grundweisen Proletarisierung der Individuen, Enteignung der Bauern, die Bauern mussten sich den Wucherer in der Stadt anheimgeben, weil die Lasten durch die feudalen Klassen so ungeheuer wuchsen. Also diese Probleme sind eher bekannt, das ist so Schulbuchwissen, das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Die Last war so groß, dass der Affekt, dass der revolutionäre Affekt oder den Deutschen dann sehr stark gegen die Juden ging. Und ich nehme jetzt, um sozusagen das Ekligste auch abzuleisten hier heute Abend, einfach die Äußerungen, die Luther, als er zum antijüdischen und man muss wohl sagen, das ist aber auch nicht so klar, modernen antisemitischen, weil er war ja gerade nicht modern, er war ja gegen die Moderne, also ein Affekt, ein antimoderner, vormoderner Affekt, der aber viele Züge des modernen antisemitischen und eliminatorischen deutschen antisemitischen Furors schon zeigt, ja, eben in solchen Zitaten von sich gegeben hat. Nachdem er lange Zeit darauf gesetzt hatte, dass die Reformation, die von ihm quasi ausgelöste oder auch geprägte Reformation, die Juden zu Bündnispartnern gewinnen könnte, als das nicht der Fall war, das wird sehr gut von dem Scheidt etwa in einer sehr fastischen Form auf ein paar Seiten, nicht vom Scheidt, von dem rechten, systemtheoretisch ganz fitten, vom Campus kennt ihr den alle, ja, Dietrich Schwanitz, von dem Buch Campus. Also ein ultrarechter Bourgeois, aber ein Puritaner, also ein Calvinist von der Schweiz her, ja, und anglophil. Und von daher ist er sehr, hat einen sehr guten Blick für Antisemitismus und dessen Genese und hat ein sehr brauchbares Buch vorgelegt. Und die Seiten über Luther, die gibt, sind also sehr empfehlenswert, über das antisemitische Syndrom bei Luther, wie er das formuliert, und haben auch eine gewisse Erklärungskraft, denke ich. Also ich möchte darauf hinweisen, sich das mal reinzuziehen.